Du hast so gut, hast immer vergeben. Du hast so jung, so jung zum Sterben. Du hast mein Freund im Kopf.